Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room. Heute mit Folge Nummer 3, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Dennis und Sascha. Hallo Dennis. Hallo Sascha, herzlich willkommen. Ich habe ja in der letzten Woche erfahren, dass du was mit der österreichischen Sängerin, ESC-Teilnehmerin von 2016, nämlich mit der Zoe, gemeinsam habt. Ihr habt nämlich beide am 1. Dezember Geburtstag. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön, deswegen hat sie auch meinen Beitrag bei Twitter geliked. Hat der offizielle Twitter-Account gemacht. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Deswegen hat sie das gemacht. Okay. Ja. Okay, sehr lustig. Sie hat es wahrscheinlich verwechselt. Also, ich bin vielleicht der offizielle ESC-Account, deswegen habe ich dann am 1. Dezember genauso wie sie Geburtstag. Vielleicht dachte sie Siehst das. Siehst du? Nein, bin ich aber nicht, liebe Zoe. Wir müssen aber auch einen Dank aussprechen an unsere liebe Kollegen in den ESC-Schnack, denn wir hören uns jetzt ein bisschen besser an als vorher. Weil wir vorher über Skype telefoniert haben und jetzt machen wir das nicht mehr, sondern wir nutzen eine neue Technik, die uns die Qualität vor allem verbessert und es macht auch mehr Spaß, damit zu arbeiten. Ja, ja, Dennis und ich haben letztes Wochenende eine kleine Test-Session gemacht und haben hier ein Plugin ausprobiert, nämlich Studio Link nennt sich das. Und der Christoph von ESC-Schnack, der mit Daniela zusammen diesen ESC-Schnack schon seit einem Jahr macht, also wir sind da ja sozusagen noch in den Anfängen und reden über den weltgrößten Musikwettbewerb und der hat uns diesen Tipp gegeben. Erstmal nochmal vielen Dank an die Kollegen vom ESC-Schnack. Genau. Und und wir sind sehr erstaunt und bewundert und wie toll eigentlich hier diese Tonqualität ist. Ja, und die Technik funktioniert. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Also ist auch frei verwendbar, außer das Programm, was man dazu braucht. Aber ansonsten ist das Drumherum, das kleine Plugin für laut zu haben. Von daher kann man das sehr, sehr anderen Podcasts empfehlen. Wenn ihr einen Podcast machen wollt, googelt mal Studio Link und dann kann man das sehr gut einsetzen. Ja, du hast mir mal erzählt, dass es ja eigentlich sehr teure Software sonst eigentlich nur so für den Sendebereich irgendwie gibt. Oh ja, wenn du das im Broadcast-Bereich machen willst, ich habe ja selber lange Zeit beim Radio gearbeitet, legst du da ein paar tausend Euro hin, wenn du so eine Qualität haben willst, die wir jetzt haben, ja. Ja, also das ist ja ein Vielfaches günstiger. Naja, aber den Hörern kommt es ja zugute. Also insofern ist es super. Und weil wir beide sitzen ja gar nicht uns irgendwie gegenüber oder auf der Couch oder so, sondern Dennis sitzt in Merseburg, in Sachsen-Anhalt ist das, glaube ich, ne? Genau, und du bist ja in Hamburg, genau. Ja, in der Nähe, in Pinneberg. Ja, und genau, ich bin 15 Kilometer von Halle, Saale entfernt. Und es ist gar nicht so einfach, da eine vernünftige Verbindung hinzubekommen. Telefonieren klingt nicht gut, Skype ist auch so, und jetzt haben wir endlich eine Möglichkeit, vernünftig zu produzieren. Ja, also super. Erstmal vielen Dank nochmal an die Kollegen vom ESC-Schnack und und ich würde mal sagen, wir legen auch mal gleich los. Es hat sich erst vor 3 Wochen eigentlich zusammengetan für den letzten Podcast und man soll es kaum glauben, in den 3 Wochen ist eigentlich so viel passiert, dass wir sehr viel Material irgendwie heute haben. Also, oh ja, extrem viel. Das, es gab nämlich im Ende November, gab es, vor 2 Wochen war das, den Junior Eurovision Song Contest, der in Malta stattfand, Valletta. In diesem kleinen Kongresszentrum oder was auch immer das ist, diese kleine Halle, die extrem klein gewesen ist. Es gab so, glaube ich, so ein Entstehungsvideo und man hatte echt wenig Platz. Also es war fast ein kleines Theater anstatt einer riesigen Halle. Es sah sehr süß aus. Ja, die Veranstaltung ist aber auch natürlich um einiges kleiner als der Erwachsenen Eurovision Song Contest. Ja, um das gleich mal aufzulösen für die Leute, die sich das nicht über Eurovision oder auch über das Internet irgendwie halt angeguckt haben. Georgien hat gewonnen mit Mariam Mardashvili. Das war, glaube ich, sogar die jüngste Teilnehmerin dieses Wettbewerbs. Und ja, die hat so ein bisschen, wir haben es letztes Mal schon so ein bisschen gesagt, so ein Walt Disney-Song hat die eigentlich, hat eigentlich eine super tolle Stimme gehabt, das gar keine Frage. Aber es war so ein bisschen so, ja, Musical-esque, würde ich es mal sagen. Ja, fast schon jazzig, ne? Ja, aber es, sie hat gewonnen mit 239 Punkten, ist Erste geworden. Ja. Also, ja, was sagst du zu dem Song? Also, der heißt der Mseo Sonne und ich fände es ganz schwierig, weil es ja kein Televoting mehr gibt, sondern es gibt eine Kinderjury, die das bepunktet und dann ja nochmal diese Expertenjury und dann nochmal diese vier waren es. Mit Jetwatt waren ja zwei. Diese ESC-Stars und bekannten Producer von irgendwelchen Melodiefestivalen und Plattenfirma-Mitarbeiter, oder? Also, wenn ich mich nicht ganz irre, von Universal oder so, saß da auch in der Jury drin. Und die hatten halt so viele Punkte wie ein Land und das war alles so ein bisschen fragwürdig, wie weit die Kinder überhaupt Einfluss auf den Gewinner hatten. Deswegen finde ich auch den Gewinnersong ein bisschen problematisch, weil er nicht so wirklich das Kind widerspiegelt. Da muss man halt mal gucken, wie man das auf Dauer vernünftig regelt. Ich bin da nicht mehr ganz glücklich mit dieser Auswahl oder der Auswahl der Punkte und Naja, ich glaube, das war so ein bisschen dem geschuldet, dass wohl in den letzten Jahren das Televoting nicht so groß war, dass sich nicht so viele dran beteiligt haben. Und dann hat man wahrscheinlich aus der Not eine Tugend gemacht und hat dann gesagt, okay, dann machen wir halt wieder die Jurys, die das dann in verschiedenen Zusammensetzungen und in verschiedenen Etappen eben halt dann die Punkte zulosen. Was mir irgendwie aufgefallen ist, das fand ich letztes Jahr ganz nett eigentlich, man hatte zuvor allen Teilnehmern vorweg erstmal 12 Punkte gegeben. Das hat man irgendwie dieses Jahr gar nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, der letzte Punkt, Serbien hatte dann immerhin noch 14 Punkte bekommen, ohne dass da noch zusätzlich Bonuspunkte dazugelost waren. Das fand ich ein bisschen so für Kinder ganz gut, dass da nicht zum Schluss einer mit 0 Punkten irgendwie bei rausgeht. Das ist ja so für Kinder ja auch irgendwie nicht ganz so eine schöne Geschichte. Ja, aber es ist, also dieses Jahr muss ich sagen, es haben sowohl beim Erwachsenen-ESC als auch jetzt beim Junior Eurovision nicht jetzt diese typisch gängigen Radiosongs gewonnen, sondern etwas, was so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Anspruch hat oder die eben halt nicht gängig im Radio zu hören sind. Und das ist sowohl mit der Ukraine in diesem Jahr, mit Jamala, als auch jetzt eben halt mit der Mariamda aus Georgien. Also sie hat ja allen irgendwie letztendlich gut gefallen und das muss man wahrscheinlich so hinnehmen. Und ich glaube, es war so ein bisschen unterschiedlich auch bei den Teilnehmern, ne? Also es war so ein bisschen, einige Sachen waren wirklich so, ich weiß nicht, so die Niederländerin, das war halt so und jetzt so, die waren so flippig, kindlich drauf. Und einige waren dann Australien war halt so ein bisschen, es klang eher nach einer Erwachsenen, fand ich so ein bisschen. Ist ja auch okay. Ja. Ich weiß nicht, Armenien habe ich nicht verstanden. Also Armenien war ja Platz 2. Genau. Ich fand den Song ein bisschen so, Tarba hieß das irgendwie anders, ist die deutsche Übersetzung. Ja, ja. Das war mir ein bisschen zu durcheinander in dem Song. Also so, die Italienerin fand ich ganz toll, die Famia Boccia. Mit der Mama. Also, die Mama. Die fand ich, also die hatte auch noch eine typische kindliche Stimme und das war nicht, also die ist, glaube ich, auch schon relativ lange für ihr Alter schon im Showgeschäft. Sehr routiniert waren sie alle, aber das war irgendwie noch so. Und die Russinnen zum Beispiel mit ihren Verkleidungen und das war irgendwie, es hat zwar nicht so, da sollten, sie haben ja da so die Hände hingehalten und im Hintergrund sollten ja dann so in der LED-Wand so irgendwelche Bälle rum, das hat nicht so ganz mit der Synchronität irgendwie halt geklappt, fand ich. Also das war dieses Water of Life hieß der Song. Genau, die hatten ja alle Kronen auf, wo ich dann meinte, die drei jungen Zarinnen aus Russland oder vier? Ja, nee, drei. Genau. Wo unser lieber Thomas Moos auch noch vorgelesen hat. Ja, also das war sehr, sehr skurriler Contest, fand ich. Vor allem die ganzen Tanzeinlagen, die ich nicht verstanden habe. Es musste ja bei jeder Moderation getanzt werden. Warum? Weiß niemand. Ja. Das war ein bisschen skurril. Ansonsten war es eine nette Show. Ich weiß halt nicht, ob man da noch ein bisschen was dran schrauben muss. Ich denke mal schon. Und die Frage ist ja auch, ob Georgien selbst den Contest ausführen wird, machen wird. Weiß man auch nicht. Das ist ja immer so ein bisschen offen bei dem Junior Eurovision Song Contest. Ja. Und da wird man halt sehen. Ich hoffe ja, dass Deutschland im nächsten Jahr mal teilnimmt, weil es ist ja, gibt ja wohl Gespräche mit dem KiKa und der EBU zusammen und es wäre schon eine schöne Geschichte, wenn Deutschland im nächsten Jahr das erste Mal teilnimmt. Man hat es jetzt zweimal übertragen mit deutschem Kommentar und ich glaube, so langsam müsste man auf den Trichter gekommen sein und zu sagen, komm her, wir machen mal mit. Ja, also ich fand zumindest, selbst wenn Deutschland nicht teilnimmt, könnte man das ganze Ding ja trotzdem mal im KiKa auch übertragen. Also ich hatte komischerweise ein bisschen Probleme mit dem Livestream auf eurovision.de, weil ich nun auch den Kommentar dann mitkriegen wollte. Ich hatte ein sehr verpixeltes Bild da komischerweise. Okay. Und wenn das natürlich im Fernsehen gewesen wäre beim KiKa, also das wäre dann schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Also der NDR2-Moderator Thomas Mohr hat sozusagen den Peter Orban gemacht und hat da den Kommentar gemacht, hat zwar nicht in Malta gesessen in der Kommentatorenkabine, ja, sondern Studio von Hamburg irgendwo aus. Was ich noch eben sagen wollte, nächster Platz war ja dann Australien. Also Australien, muss ich sagen, war eigentlich einer meiner Favoriten und die fand ich enorm enttäuschend. Also das war irgendwie das, was, also die tanzte da so alleine auf der Bühne und da war nicht viel Aktion und fand ich eigentlich das Video, was sie mit ihr da aufgenommen haben, das war ja sehr professionell gemacht. Aber nachher die Ausführung, das ist ja auch beim richtigen ESC auch so. Man hat dann immer so, ab März, Anfang April dann die Songs feststehen, man hat ja immer einen Favoriten, wo man denkt, ja der muss sowieso es unbedingt gewinnen. Und dann ist es dann leider so ein Rohrkrepierer und dann denkt man so, oh nee, aber singen kann sie auch nicht oder wie haben die das jetzt wieder auf die Bühne gebracht, das ist ja mega peinlich. Und umgekehrt genauso, wo man bei manchen Ländern sagt, was ist das denn? Und dann wird so eine Nummer, wo man sagt, ja, also das ist, Und die Hoverboards darf man nicht vergessen. Die Hoverboards waren das Ding in diesem Contest. Ich glaube, zwei. Stimmt, das zwei war ja Weißrussland ja auch. Ich habe nämlich gerade Weißrussland und Serbien. Ich glaube, Serbien haben ja mit dem Hoverboard da Tanzen veranstaltet. Ja. Eine alleine und der kleine, wie kann man den nennen, den Weißrussen? Der hatte so einen Touch von, ich weiß nicht. Also der ist vergleichbar mit anderen ESC-Stars gewesen, vom Lied her. Zypern hat mich ein bisschen enttäuscht, weil der hat ja nicht mal wirklich gesungen, der hat immer irgendwas mit Dancefloor irgendwas. Dancefloor, ja, genau. Hat er der ist auch Zweitletzter geworden. Ja, es war schrecklich. Ich fand es ganz schrecklich. Ja. Es klang auch irgendwie älter, das Lied, als es hat überhaupt nicht so richtig zu ihm gepasst und zu Recht auf den letzten Platz gekommen. Vorletzten Platz, muss man sagen. Was ich sowohl vom Lied her als auch nachher auf der Bühne auch ganz nett fand, war Bulgarien mit dieser Lydia, Magical Day. Also das fand ich, das war auch sehr sehr moderner Song und die hat auch gut gesungen. Also fand ich irgendwie, und eigentlich auch diese Kleine da aus Albanien mit ihrer kleinen Vielmann-Brille irgendwie. Also die fand ich irgendwie auch ganz sympathisch. Also so da finde ich immer noch so, wenn die halt so Kind bleiben, war das, also das finde ich immer noch irgendwie das stimmt. Obwohl die hatte eine, ich hatte mir das Gefühl gehabt, die hat ein bisschen schief gesungen, weil diese hohen Töne, die sie dort, das war echt schwierig. Das war auch in dem Vorentscheid, den Vorentscheid-Video, was ich da gesehen habe, sehr, sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, aber also, da finde ich immer, da muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen. Also waren dann so irgendwie, oder hier Polen war ja auch der große Favorit, die ist auch so im Mittelfeld, die war mir auch zu perfekt. Das ist so fast aus der Wiege schon irgendwie auf die Bühne gestellt und irgendwie so, und ich weiß schon, keine Ahnung, mit 9 Jahren, wie das Geschäft hier geht und so. Und das war mir alles ein bisschen zu glatt. Und das ist dann eher, finde ich, wenn es dann mal bisschen schief geht und das sind ja Kinder, also muss man ja auch mal sagen. Ja, ne? Also was war noch mal, ich glaube 14 Jahre war, glaube ich, die höchst genau. Das Höchstalter. Und also das die lernen noch, vielleicht sieht man einige wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch mal beim ESC. Und das ist nicht unwahrscheinlich, ja. Ne? Also das ist nicht unwahrscheinlich. Da sind ja einige noch hier, jetzt die Orgin aus den Niederlanden, die waren ja auch mal vor einigen Jahren. Genau, und die zwei Schwestern aus Russland hier, die wir dann mal hatten, ja, mit den Stäben, die waren ja auch beim Junior-Eurovision Song Contest, von daher. Ja. Die kommen irgendwie alle irgendwie nochmal vor. Ja, aber ich finde auch, also ausbaufähig ist er auf jeden Fall, der Junior Eurovision. Und er ist, glaube ich, schon besser geworden als in den letzten Jahren. Ja, das stimmt. Also ich habe nur gelesen, dieser ehemalige Executive Supervisor vom Junior Eurovision, den sie ja letztes Jahr irgendwie rausgeschmissen haben, weil der sich so gegen seine Chefs gestellt hat, der hat da irgendwas geschrieben von, oh Gott, was habt ihr mit dieser Veranstaltung gemacht, und hat da so richtig irgendwie übers Leder gezogen, was ich eigentlich auch da ein bisschen blöd finde. Also eine gewisse Professionalisierung muss da sicherlich auch sein. Es ist dann immerhin auch eine Fernsehsendung, die man da eben halt auch nicht so in dem Stile von irgendeines Lokalsenders da irgendwie halt aufziehen kann, sondern da muss halt auch ein bisschen zeitgemäße Fernsehshow irgendwie dabei sein. Und ich glaube, dafür war das, glaube ich, auch eine ganz gute Geschichte. Das denke ich auch. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit was? Was hättest du gerne? Wir haben das hier als Rubrik aufgeschrieben, Neues aus Deutschland. Denn die Klappe ist zugegangen für die Bewerber, die sich für Deutschland bewerben wollten. Am 25. November war jetzt Ende und man hat jetzt intern die 30 Kandidaten gefunden, die sozusagen in diese nächste Auswahl, in diese nächsten beiden Auswahlrunden, einmal in Hamburg und einmal in Köln, ausgewählt werden sollen. Das ist jetzt vor so einem Gremium, das besteht so aus NDR, ARD-Musikexperten. Dann ist der Wolfgang Dahlheimer von den Heavy Tones, man kennt ihn noch, ja, von kennt man. Diese Gruppe von TV Total, die da immer gespielt hat. Genau. Und die auch bei Unser Star für Oslo auch damals dann immer das Orchester gestellt haben. Und nach Angaben des NDR sollen es also 2000 Kandidaten gewesen sein, die sich da beworben haben, rund 2500 Songs. Also einige Kandidaten haben auch mehrere Songs reingegeben. Und ja, also ich sag mal so, für Deutschland könnten es natürlich auch noch mal vielleicht 2000 Bewerbungen mehr sein, würde ich mal sagen. Weil wenn man so überlegt, so in anderen kleinen Ländern, die vielleicht nur so 1 Million Einwohner haben oder so, die bringen die haben diese um Bewerberzahl mehr oder so irgendwie, bringen sie halt dann schon auch so auf diese Zahl. Wenn man sich vorstellt, dass man beim Melodiefestivalen fast 5000 Songs eingereicht worden sind, ist das schon bei, ich glaube, 8 Millionen Einwohnern, glaube ich. Bei 8 Schweden, Millionen, ja gut, aber man muss natürlich auch sagen, sie haben die höchste Komponistendichte in der Welt. Muss man mal so sagen. Die werden ja auch extrem dafür gefördert, von daher ist es nochmal eine andere Geschichte, aber ja, man kann sich da schon ein paar Vergleiche ziehen. Es ist schon ein bisschen schade, dass es nur so wenige sind. In Anführungsstrichen wenige. Ja, aber immerhin, wir sind jetzt mal beide gespannt. Wir konnten beide jetzt noch nicht so ganz rausfinden, wird das jetzt noch mal irgendwie übertragen, diese Convention mit den 30 Kandidaten, dass man das vielleicht noch mal nachverfolgen kann. Wir haben jetzt eben gerade noch mal auf Facebook.de bei Eurovision.de so einen komischen Film noch mal gesehen mit Bürger Lars Dietrich, der also davon irgendwie live berichten wollten. Also wir sind mal gespannt und verfolgen das Ganze mal in den nächsten Tagen, was da irgendwie noch zu sehen ist. Ich bin mal gespannt. Was erwartest du denn zum Beispiel von dem also ich hoffe sehr, dass unser Song für 2007. Live ich hoffe sehr, dass diese Convention irgendwie wirklich live übertragen wird, weil ich das sonst irgendwie komisch finde, einfach nur 5 Leute dort vor die Nase zu bekommen und nicht zu wissen, wer das ist. Und das auch nur auf der Seite von Eurovision.de vorgestellt zu bekommen, finde ich auch ein bisschen komisch. Man kann sich überhaupt nicht mit den Leuten identifizieren irgendwie. Ich finde es schwierig, in einer Sendung wirklich 5 Leute vor die Nase zu bekommen und dann Songs präsentiert zu bekommen. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, keine Ahnung. Das, Das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, wenn man das weiterhin machen sollte, muss man sich, glaube ich, überlegen, die Vorentscheidsendungen auf 2 oder 3 Sendungen zu packen. Und wenn das halt auch beim NDR läuft oder bei Phoenix oder bei One, dem neuen Sender von der ARD, das muss man halt mal sehen. Also, es wäre halt schade, dass man das halt nicht nachvollziehen kann. Das ist so ein bisschen schade. Ja, so dieser Mitfieber-Effekt ist dann einfach nicht gegeben, ne? Wenn das jetzt halt nur eine Show ist. Und das ist eben halt ja auch nicht unbedingt so der Sinn einer Castingshow, die es jetzt ja im Grunde erstmal ist. Und dann hätte man, ich denke mal, selbst diese 30 Leute hätte man jetzt auch noch mal in einige Semifinalshows irgendwie vielleicht packen können. Und ja, je nachdem, wie viele Shows es gegeben hätte, hätte man dann gesagt, okay, da macht man eben halt auch noch mal 3 Semifinals davor oder so. Und dann hätte man auch wesentlich mehr Zuschauer auch an diesen ESC gebunden. Das denke ich mal auch. Aber vielleicht ist das auch so eine, ja, so ein Versuch, sich da langsam mal so ranzuroppen an die schwedischen Kollegen, die dann vielleicht da auch irgendwie, dass man so einen deutschen Melodienfestival in sehr abgespeckter Form und vielleicht auch mit vielfältigerer Musik irgendwie halt auch macht. Ich denke mal, das wird bestimmt auch noch irgendwann die nächsten Jahre noch mal kommen. Und wahrscheinlich hat man auch nicht mehr Sendeplätze bekommen, sprich also nur diesen einen, um da den Teilnehmer zu finden, ne? Also ich hoffe nur nicht, dass es zum dritten Mal dann eben halt so letzter Platz oder auch nur wieder 10 Wenn Punkte dann. Gibt oder so, weil das wird dann, glaube ich, doch langsam auch eng und die Akzeptanz wird dann in Deutschland auch leider, glaube ich, sehr schwinden, ne? Und dann werden Stühle rollen müssen. Also ich gehe mal davon aus, dass dann Stühle rollen, weil es gab ja schon Laute danach, dass unser lieber Thomas Schreiber doch bitte weg soll. Es gibt da so einige Fans, die da so extrem drauf sind, die gerne Thomas Schreiber weghaben wollen, denn dem ARD-Unterhaltungschef, der auch beim NDR aktiv ist und das beim NDR macht und ja. Ja, ist für Deutschland für den ESC zuständig, ne? Das, also auch, genau. Er ist der deutsche Jan Olassand sozusagen. Ja, genau, der deutsche Jan Olassand. Eher der deutsche Christian Björkman, der so. Der Producer ist vom Melodiefestival in Schweden, beim schwedischen Fernsehen. Und so könnte man das vergleichen. Ja, wir warten mal. Muss man sehen. Ja, genau. Wir haben natürlich, Lena hat mit ihm gewonnen. Das kann man ihm auch zugute heißen, aber wenn das jetzt auf einmal nicht mehr läuft und jetzt wieder irgendwie ein letzter Platz rauskommen sollte, muss man halt mal sehen, was passiert. Also da muss man vielleicht einen anderen Vorentscheid finden oder sich neue Gedanken machen, welcher Sender oder welche Sender diesen Vorentscheid produzieren sollen. Vielleicht gemeinsam mit dem ZDF, was ja theoretisch geht, weil sie Mitglied der EBU sind. Da kann man kreativ sein. Das sollte eigentlich eine deutsche Aufgabe sein. Eine gemeinsame nationale Aufgabe. Wie man das so gerne nennt. Also, das wäre schön. Man macht es ja jetzt erstmal so als Castingshow, weil man halt festgestellt hat, das waren dann immer die erfolgreichen ESCs. Genau. Also zumindest irgendwo in den vorderen Bereichen. Und das ist halt, ja, also Deutschland ist beim ESC im Moment leider so ein bisschen der HSV, ne? Und ich sag mal, wenn wir nicht zu den Big Five gehören würden, wären wir wahrscheinlich jetzt schon seit einigen Jahren, wären wir nicht mehr ins Finale gekommen. Und das ist natürlich, das zieht ja auch den Neid der anderen Länder auch auf sich, weil die dann sagen, was schickt ihr da immer so? Und ihr seid immer automatisch fürs Finale gesetzt. Und dieses Thema, die Deutschen bezahlen ja auch alles. Das sind ja von den Preisen her, der Irving Volta, der als erster ja über den Eurovision Song Contest seine Doktorarbeit geschrieben hat, er nennt sich auch Dr. Eurovision, hat da ja mal so eine Aufstellung bei Eurovision.de gemacht, dass also Deutschland irgendwas bei 400.000 Euro ausgibt für den ESC. Also jetzt außer die Veranstaltung des Vorentscheides, aber dass da irgendwie eine Delegation hinfährt und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, da zieht sich, glaube ich, ein Thomas Gottschalk noch nicht mal die Schuhe für Wetten, dass an, für den Preis. Das ist schon alles sehr, sehr preisgünstig. Also so diese Idee, die manche Leute haben, oh, das kostet bestimmt irgendwie 100 Millionen jedes Jahr, dass dann dass Deutschland dran teilnimmt. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass man, wenn man da schon so gesetzt ist fürs Finale, dann sollte man da auch als Big Five-Teilnehmer da auch ein bisschen was bringen. Ich glaube, andererseits ist es auch so ein bisschen so diese Geschichte, dass die Plattenfirmen da wahrscheinlich auch nicht genug kooperieren, ne? Also ja, das wahrscheinlich ist halt müsste so, man einfach, vielleicht müsste man einfach der RB Leipzig werden. Ja, oder so, genau. Ja, oder so. Man müsste es nach dem Vorbild von RB Leipzig machen. Ja. Die sind ja gerade ziemlich erfolgreich in der ersten Bundesliga auf einmal. So müsste man das eigentlich machen. Genau. Naja. Lass Deutschland wie den RB Leipzig sein. Ja, genau, super. Ja, lass Deutschland wie den RB Leipzig sein. Ja, also mehr lässt sich über Deutschland leider im Moment noch nicht sagen. Also wir halten euch da auf dem Laufenden. Genau. Und da ist, wann war denn das? Das war auch, glaube ich, letzte Woche. Hat Finnland seine Teilnehmer bekannt gegeben. Genau. Am 28. Januar soll es da den Uuden Musikin Kilpailu, also ein neuer Musikwettbewerb, heißt das übersetzt, machen. Die haben ja letztes Jahr zumindest noch 3 Sendungen gemacht. Nee, ich glaube 4 habe ich durchgezählt. 4 sogar? 4 Sendungen und dann haben sie sich also jetzt nur noch eine. Jetzt haben sie sich entschieden, nur noch eine zu machen. Genau. Und ich hatte das, nee, ich glaube das, nee, vorletzte Woche haben sie es bekannt gegeben. Und die sind aber sehr fortschrittlich, finde ich, weil man kann sich relativ zügig, kann man sich dann die gesamte Line-up bei Spotify auch anhören. Und ich habe das auch mal genutzt bei der Hin- und Rückfahrt zur Arbeit oder wieder nach Hause, habe mir das ein paar Mal irgendwie angehört. Beim ersten Mal habe ich so gedacht, das teilt sich so ein bisschen auf in Radio Songs, die aber nicht, Radiosongs, die nicht so hängen bleiben und so ein bisschen, hast recht, Musik-Comedy und so weiter, aber die eigentlich so nach Minute 1 eigentlich nicht das hält, was sie versprechen, also sind dann einfach auch nicht gut produziert und so weiter. Dann habe ich mir das mal so ein bisschen genauer, also ich sag mal so diese Sachen wie Club La Perse oder Günther und Sans. Günther ist ja sehr, sehr bekannt. Ja. Also der ist ja ein wie viraler Hit, wie man das so gerne sagt. Ja. You touch my tralala, my ding ding dong. Ja. ist in Schweden sehr, sehr bekannter Künstler gewesen, war auch selber schon beim Melodiefestival dabei. Hat auch bei The Voice of Finland teilgenommen und macht so sexuell angehauchte Musik, sagen wir das mal, kann man so sagen, ein bisschen humoristisch. Ist eher der Horst Schlemmer aus Schweden, so würde ich ihn mal nett beschreiben wollen. Ja, das geht ja so Love Yourself, also man kann jetzt entweder sagen, ja, mag dich selber oder eine Anleitung zur Selbstbefriedigung. Das kann ja, dann genau, Anleitung kann zur dann Selbstbefriedigung. Jeder so selber sehen, wie er will. Aber und dann gibt es noch diese Nickelbone Oscar in Shangri-La Rubies, die Do the Caveman. Rocky Horror Picture Show. Do the Caveman, wunderbar, Caveman, wunderbar. So die so ein bisschen auch deutsche Texte kann man jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen Deutsch reinfließen lassen. Das ist Blues-orientiert so ein bisschen. Es ist aber eher, ich finde es so wirklich Rocky Horror Picture Show. Also so klingt das. Also wenn man sich das anhört, fragt man sich, was wollen die damit? Das klingt so alt, so 80er. Ja. Also ich finde auch immer, selbst diese Sachen, die dann so ein bisschen lustig sein sollen, ist ja auch gar keine, soll ja auch ein bisschen Farbe in den ESC reinbringen. Aber dann muss da auch ein bisschen mehr irgendwie kommen. Und wie gesagt, das sind so diese Songs, wo man ab Minute 1, wo man so denkt, ja, jetzt habe ich auch alles gehört und jetzt kommt da auch eigentlich nichts. Bei dem Günther ist es auch so, da ist am Anfang ist es dann so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen so technomäßig so, er spricht da irgendwas und dann so ab Minute 1 ist es dann auf einmal so ein 90er-Dance-Song eigentlich, nur so ein ganz, ganz normaler, blöder Love Parade Song und wo man dann so denkt, ja, wohin soll denn da jetzt nun die Reise gehen? Und das ist nicht so. Da ist ein einziger Song, ist dann sogar auch in Finnisch. Helpo genau. Elema, das heißt das leichte Leben. Er ist eigentlich Gitarrist. Er ist Gitarrist, genau. Hatte verschiedene Bands gespielt. Naja, hat mehrere Alben produziert. Ja, ist der einzige finnische Song. Aber nichts Besonderes. Kann damit nicht so wirklich viel anfangen. Nee. Mein Favorit ist bisher Emma. Circle of Light, das klingt von der Studioversion echt gut. Ja. Hat so ein bisschen einen Touch von Emily DeForest und anderen. Greta Salome, würde ich sagen. Auch, genau, ja, ja, so, so ein bisschen Mischung. Es klingt sehr modern, finde ich. Ja. Es ist wohl auch von erfahrenen, größeren Autoren mitgeschrieben worden. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das dann klingt. Also sie war auch bei The Voice of Finland dabei. Mhm. Und mal gucken, was da so kommt. Und was ich mir noch vorstellen kann, ist Ani Saikku. Die ist 21, macht so Pop und Soul und heißt Reach Out for the Sun. Das ist auch nicht schlecht. Aber ansonsten kann ich damit nicht so viel anfangen. My First Band Paradise finde ich auch ganz schlecht. Doch, die finde ich gut. Also jetzt noch mal zurück. Dieses von der Emma, da, das würde ich auch sagen. Das ist so ein bisschen, ist ja sehr irisch, ne? Also es ist Irland der 90er Jahre. Greta Salome, die ist ja dieses Jahr für Island beim ESC angetreten, die hatte auch so ein Dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim irgendwie, das hörte sich so wie Bonanza irgendwie halt an, das sind auch so Sachen da so mit drin. Ja, bei dieser Anni ist es, das ist so ähnlich wie bei Alva, beide sind so ein bisschen so sehr radiotauglich. Genau. I've been shooting arrows into the dark. Also insgesamt fand ich jetzt auch bei allen 10 textlich fand ich es jetzt auch nicht so spannend. Also, auch auf Englisch. Also Englisch, ja. Englisch ist manchmal auch nicht gut. Also, ja. Also wie war denn das? Das war diese First Band, ne? Genau, Paradise. Mhm. Das ist so, diese Mallorca-Pop so ein bisschen. Aber genau, die Band gibt es halt. Also nicht. Das ist halt, die Band gibt es halt schon seit 20 Jahren, hat schon mehrere Alben veröffentlicht und so, ne? Und es ist, also was ich ganz gut fand, war Norma John, dieses Blackbird. Das ist sehr so Enya-mäßig. Da habe ich so gedacht. Indie-Pop sogar. Ja, also. Das, da habe ich so gedacht, da möchte ich mal sehen, wie das auf der Bühne wirkt. Das könnte ich generell mir, mal alles. Das könnte ich mir so als so balladig und also man müsste ja, weil ich sag mal, wenn man die Lehren zieht aus dem letzten ESC, ist es ja so ein bisschen irgendwie, ja, bloß nicht zu viel so typischer Radiopop irgendwie machen, sondern auch ein bisschen was, ja, was anderes. Vielleicht nicht so kommerziell so super erfolgreich sein wird, aber was man da so ein bisschen, ja, also ich glaube, also das ich würde jetzt, ich habe jetzt nicht von den 10 Songs irgendwie einen dabei, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist jetzt irgendwie voll der Knaller. Aber so, das wäre, glaube ich, jetzt so, dass die Norma John, Blackbird, das wäre so. Immer vielleicht noch, ich habe da auch so 2, 3, wo ich sagen würde, ja, da kann man, das kann man sich vorstellen. Mhm. Also Günther kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Überhaupt nicht. Nee. Der hat ja auch bei Melodiefestivalen schon nicht geschafft. Mhm. Von daher fällt da für mich eigentlich raus, auch wenn es lustiger Song ist. Aber das ist auch genauso die Knorkelbone, Oscar und The Shangri-La Ruby's mit Caveman genau selber. Also die fallen für mich eigentlich komplett raus aus dieser. Ja, und Club La Paz, ich habe es mir mal aufgeschrieben, dass für mich war das so ein bisschen so aus so Armies of Lovers, die ja auch mal bei Melodienfestivalen in Schweden angetreten sind und wo man einfach nur so denkt, oh nee, das finde ich nur blöd. Also es ist einfach noch nicht mal lustig, es ist irgendwie blöd. Also es ist so, ja. Aber obwohl gut, der ist ziemlich bekannt. Wir warten mal ab. Also, ach ja, übrigens, Christa Siegfrieds wird das Ganze dann moderieren. Die das auch letztes Mal schon gemacht hat, die 2013 mit Ding Dong für Finnland angetreten. Sie ist ja Finnland-Schwedin. Und sie tritt dieses Jahr auch wieder beim Melodienfestival sogar an. Hat sie letztes Jahr auch schon mal mit Falla, was so, ja, so durchschnittlich war. Deswegen ist sie auch rausgefallen. Und ja, wir werden mal abwarten. Sie hat diesmal dann nicht so viel Stress, weil es ja nur eine Show gibt und dann kann sie sich einmal auf die Moderation in Finnland irgendwie konzentrieren und dann auf ihren Song bei Melodienfestivalen. Und da machen wir doch gleich mal schon mal eine schöne Überleitung zu Melodienfestivalen. Genau, da gibt es mal einige Songs. Wir haben ja wieder 4 Shows, ja, ne? 4? 2/3? 5, 6. Also es gibt 4 Semifinals und 4 Semifinals und Finale. Und das Finale. Mhm. Genau. Da wollen wir mal gucken, was es denn da so gibt. Da gibt es so einiges, was auch wiederkommt. Lustigerweise sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler kommen wieder. Wir haben da zum Beispiel Boris René, den hatten wir letztes Jahr auch dabei, mit Hörkiss. Der hat im letzten Jahr mit Put Your Love on Me bis ins Finale geschafft. Geschrieben wurde das Ganze von Tim Larsson und Tobias Lundgren. Das hat man auch schon mal gehört, wenn man sich so ein bisschen mit den ESC beschäftigt. Diese zwei Herren kommen sehr oft auch in anderen Ländern irgendwie vor. Also bei Vorentscheiden oder bei Melodiefestivalen sind die auch sehr, sehr oft vertreten mit irgendwelchen Songs. Also die sind ziemlich bekannt dafür, Songs zu schreiben für den ESC. Mhm. Dann haben wir Nano dabei, das nennt sich Hold On. Ist also ein Rap-Typ, Rap-Künstler. Weiß ich nicht, müssen wir denn den Song hören? Dann haben wir ja, das Charlotte. Muss man übrigens kurz dazu sagen, man weiß noch nicht, wie die Songs klingen. Das machen die ja, glaube ich, immer erst kurz vorher oder dann gibt es ganz am zwei, bevor, drei Tage vor der Sendung. Bevor die Show losgeht, dann kriegt man so einen 20-Sekunden-Teaser sozusagen. Also man, genau. Das finde ich immer ein bisschen doof, weil ich mag das immer ganz gerne in die Sachen schon mal vorher mal reinhören, weil man dann einfach noch mal so ein bisschen anders auch so die Songs auf sich wirken lässt. Das finde ich leider ein bisschen schade, aber ist nicht zu ändern, ne? Ja, dann haben wir noch Charlotte Pirelli, die schon einmal 1999 den Eurovision Song, ist natürlich den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Von ihr geschrieben selbst, wird wahrscheinlich wieder Schwedenschlager sein, wie man es von ihr kennt. Das typische Schwedenschlager-Genre. Dann haben wir noch Dinana. One More Night kennen wir vom letzten oder vom vorletzten Jahr mit Make Me Lalala. Und dann gab es, glaube ich, noch einen Song, ne? Im letzten Jahr ist mal wieder von Team Thomas Gison geschrieben. Das ist eigentlich ein Metal-Gitarrist, wenn man das genau wissen will. Der hat eine Metal-Band und schreibt sehr, sehr viele Songs in verschiedenen Ländern für den ESC. Ich weiß gar nicht, in Georgien war er schon. Er war in Spanien, hat er Songs geschrieben. Er hat für Zypern Songs geschrieben. Ich glaube, er hat mehr Songs eingereicht für den ESC als Ralf Siegel bisher. Ja, ist sozusagen der Ralf Siegel von Schweden, ne? Genau. Ja, obwohl viel, viel mehr Songs er eingereicht hat, ne? Und das Schlimme ist, der Song von Dinana ist von Dr. Alban mitgeschrieben. Mhm. Ist das nicht unser Zahnarzt? Ja, gut, das ist immer diese Legende, ne? Genau, diese. Ja. Genau. Kann ich nicht viel mit anfangen. Ich fand auch, ich glaube, war er letztes Jahr nicht auch dabei beim Melodiefestival als Künstler? Ja, mag sein, ja. Mhm. Ich glaube. Dann haben wir Det Vet Du mit Roadtrip. Die haben einen YouTube-Kanal, der über 1200 Fans hat. Und sie klingen so ein bisschen wie unsere lieben, wie heißen die denn? Victor mit wo sie nackt getanzt oder fast nackt getanzt haben in den Unterwäsche. Ja, alles klar. Die zwei, Victor ja. Dann Ace Rider hatten wir auch schon ein paar Mal dabei. Ja, letztes Mal. Die fand ich super. Also die hätte ich eher gesehen, aber naja, gut, ist halt nicht so, ne? Wild Child auch wieder einen geschriebenen Song von Thomas Gison mitgeschrieben. Ja, das ist die erste Show, ne? Das ist dann in Göteborg. Im Skandinavium habe ich mir hier aufgeschrieben. Die wird dann am 4.2. sein. Also die machen richtig, ich habe mal geguckt, auf der Karte ist es, glaube ich, immer nur so hauptsächlich Südschweden, wo es eigentlich stattfindet. Da sind wahrscheinlich auch die besten Hallen. Und die Skandinavium war zum Beispiel für 2016 auch im Gespräch als Ort für den ESC. Und es ist ja dann eben halt Stockholm geworden. Also ich glaube, da war auch schon mal irgendwie ein ESC. Hat da, glaube ich, auch schon mal stattgefunden. Mhm, ja. Fünfmal haben sie ja schon gewonnen. Genau. Also, und die zweite Show ist dann in der Malmö Arena. Genau, da war der ESC schon mal 2013. Genau, Mariette mit A Million Years. Auch wieder ein Song von Thomas Gison. Die Dame hat im letzten Jahr 2005 mal teilgenommen beim Melodiefestival mit Don't Start Believin', ist da auf Platz 3 gelandet. Dann haben wir noch Benjamin Ingrosso, God Leaving. Mhm. Kenne ich nicht. Mhm. Was ist denn das lila Melodiefestival, was ist das? Das kenne ich jetzt gar nicht. Benjamin Ingrosso, die Mutter ist Pernilla Wahlgren, die ist bekannt vor allem durch Schwedenschlager-Songs und das ist der Sohn von ihr. Und er wird das erste Mal beim Melodiefestival teilnehmen, mal gucken, wie das klingt. Dann haben wir noch Dismissed mit Hearts Align. geschrieben ist der Titel von Ola Salo, der Sänger von unser, The Ark. Ich weiß nicht, ob du The Ark noch kennst, von 2001 oder 2. Mhm. Diese Glam-Rock-Band, die sehr, sehr rausgestochen hatte damals, die auch so komische Kostüme anhatte und so. Und für die hat Ola Salo für Dismissed einen Song geschrieben. Mhm. Klingt interessant. Mal gucken, wie das wird. Dann haben wir Roger Pantore. Hoch über den Himmel. Sein, ne? Ja, ein schwedischer Song. Ist nicht ganz so bekannt. Hat zweimal versucht, bisher beim ESC teilzunehmen. Mal gucken, klingt nach Schwedenschlager auf alle Fälle. Mhm. Lisa Ajax ist eine Schwedensucht in Superstar-Gewinnerin von 2014. Die war letztes Jahr auch, glaube ich, dabei, ne? Genau. Hat diesmal wieder einen Song, und zwar I Don't Give. Olaf Svensson hat das mitgeschrieben, ich kenne die alle nicht. Anton Hart af Segerstott. Mhm. Noch nie gehört. Mal gucken, was das für ein Song sein wird. Also Lisa Ajax fand ich aber letztes Jahr stimmlich einfach sehr, sehr, sehr dünn. Also das fand ich jetzt nicht so doll. Aber gut, sie versucht es halt dann noch mal. Dann Etzia, mhm. Up mit Up, heißt eigentlich Erika Matilda. War mal ein Mitglied der Band Fantastic. Hat ganz viel in der Wirtschaft, ein Wirtschaftsstudium gemacht und Jurastudium. Ja, mal sehen, was da so kommt. Ist das erste Mal beim Melodiefestival dabei. Da werden wir sehen, was da so passiert. Dann haben wir noch Alawan Vartavarit. Oh Gott. Auch ein schwedischer Song, ne? Auch ein schwedischer Song, ja. Hat einen kleinen Hit in Schweden. Ist bekannt durch die Sendung Lyckligagatan, was auch immer das sein soll, keine Ahnung, irgendeine TV-Sendung. Dann kommen wir schon zum dritten Semifinale. Genau, das ist dann in Växjö, in der Vida Arena. Ich noch nie gehört, die Stadt. Das ist auch irgendwo in Südschweden. Ich schätze mal von Malmö vielleicht 200, 300 Kilometer entfernt, würde ich mal sagen. Ja, okay. Also der gute Mann heißt Ove Törnqvist mit Boogeyman Blues. Das klingt so wahrscheinlich Schwedenschlager. Mhm. Der gute Mann ist 64 Jahre alt. Hat so ein paar Sachen gehabt. Hatte übrigens ein Alkoholgeschäft, System Bolalek. Da musste er 170.000 Kronen Schadenersatz bezahlen, weil er mit einer Weinflasche ausgerutscht ist. Aha, okay. Dann haben wir noch Bella und Flipper Crucified. Mhm. Kenne ich auch nicht. Mhm. Machen zusammen seit 2012 Musik. Nehmen das erste Mal beim Melodiefestival teil und sind die jüngsten Teilnehmerinnen, also Teilnehmer in diesem Jahr. Mal gucken, wie das klingt. Keine Ahnung, werden wir sehen. The Foo Conspiracy Got a Thing, das ist eine Boyband. Mhm. Es gibt lustigerweise viele Boybands in Schweden, die auch gar nicht so bekannt sind. Ich glaube, das ist sogar eine internationale Boyband, wo auch teilweise Engländer dabei sind. Ich glaube, es ist teilweise Engländer und Schweden in dieser Band. Da wird man mal sehen, was das sein wird. Keine Ahnung. Mhm. Typischer Boyband-Pop. Dann Jasmin Kara mit Gravity. Kenne ich auch nicht. Hat 2014 mal so einen Gastauftritt gehabt beim Melodiefestival. Ansonsten ist sie nicht bekannt, nicht so wirklich bekannt. Ist auch Liedschreiberin und lebt teilweise in Los Angeles. Dann kommt wieder ein bekanntes Gesicht, und zwar Robin Bengtsson mit I Can't Go On. Geschrieben ist der Song übrigens unter anderem von Robin Stjernberg. Immer das ausspricht. Das könnte interessant sein. Ich hatte ihn letztes Jahr auch sehr, sehr hoch im Kurs. Er hat ja Constellation Prize als Teilnehmer dabei. Er ist auf Platz 5 gelandet. Und ich kann mir vorstellen, wenn das ein guter Song gemacht ist, dass der auch sehr als Favorit gehandelt werden könnte. Und der also, Sternberg, der ist ja der Teilnehmer von 2013, glaube ich, gewesen, ne? Genau, und das ist der erste Teilnehmer gewesen, der in einem, aus einem anderen Chancen, also aus einem zweiten Chancen-Runde, ins Finale gekommen ist und dort auch gewonnen hat. Mhm. Das gab es vorher noch nie. Mhm. Das, er ist der Erste, der das so geschafft hat. Dann haben wir Anton Hagemann mit Kiss You Goodbye. Er ist eigentlich so YouTube-Star. Okay. Macht viel bei YouTube Musik und Covers und ja, hat einen Song, der übrigens von Tim Schau mitgeschrieben wird. Sagt ihr das was? Nee. Das ist der, der Frontmann von A Friend in London. Ah, okay. In London, aus Dänemark. Dänemark, ne? Mhm. Genau. Und der hat den Song mitgeschrieben. Mal gucken, wie das klingt. Eigentlich war A Friend in London eigentlich nicht schlecht damals. Mhm. 2011 sehr erfolgreich. War das, ne? Genau. Sehr, sehr erfolgreich. Genau. Ich glaube, der Song, der dafür geschrieben wurde, wurde auch damals Emily DeForest Song, die Songschreiberin, hat da mitgeschrieben, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Okay. Also von daher kann es sehr gut sein. Wir gucken, wie das klingt. Aber Tim Schaue ist eine Nummer, die man sich merken sollte. Kann auch sehr durchaus auch ein Favorit sein. Es könnte so ein bisschen wie unser lieber Franz klingen. Okay. Nicht so ähnlich, aber von der Art und Weise her könnte das ähnlich sein. Gut, wenn er sich so ein bisschen abhebt, dann kann das natürlich wirklich eine gute Chance sein, ne? Also ich sag mal, wenn die alle in die gleiche Richtung gehen, dann verfasert sich dann wahrscheinlich das Fanfeld und dann wird es wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, ne? Die hast du ja schon vorhin erwähnt, Christa Siegfried mit Nora Mignot hat sie selbst mitgeschrieben. Gabriel Alaris ist auch dabei, den kennt man auch aus vielen verschiedenen Konstellationen bei ESC-Songs in verschiedenen Ländern. Von daher ist er auch so eine Art, Siegel aus Schweden, der schreibt ja auch überall mit. Von daher können wir mal gespannt sein, wie das klingt. Ja, das wird ja auch interessant, weil ich sag mal, jetzt mal gesetzt den Fall, sie würde gewinnen, dann ist sie einmal für Finnland angetreten, 2013, und würde dann für Schweden einmal eintreten. Hat es das nicht schon mal gegeben? Nee, hat es bisher noch nicht gegeben. Ich glaube nicht. Und sie ist ja so eine, Finnland-Schwedin. Es gibt ja in Finnland so eine Minderheit, die eben Schwedisch redet. Die sprechen ein bisschen anders Schwedisch als die, die direkt in Schweden leben. Aber seit sie da 2013 angetreten ist, so eine ESC-Ikone geworden. Also sie hüpft dann auch immer überall rum, wenn der ESC stattfindet, weil sie dann ja auch als ESC-Reporterin auch für das finnische Fernsehen unterwegs ist und so. Und ich bin mal gespannt, weil letztes Jahr war das eigentlich den Song, den sie da gebracht hat beim Melodienfestival, fand ich ein bisschen dünn. Also dafür, dass sie hat ja eine gute Stimme, sie kann sich gut bewegen. Und das ist natürlich so, wenn man dann so eigentlich, man kann eigentlich eine 10 schaffen, hat aber nur 2 geschafft, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber mal gucken, vielleicht, sie hat ja, glaube ich, hat sie ja angekündigt, einen Knallersong oder einen Killersong wollte sie auf die Bühne bringen, da sind wir mal gespannt, ne? Ja, dann kommen wir schon zum vierten Semifinale in Skellefjeda. Genau, das ist, glaube ich, das ist etwas weiter nördlich, glaube ich. Das ist da schon da irgendwo bei Kiruna oder so, glaube ich, da oben. Also da, wo, glaube ich, fast kein Mensch mehr lebt, da ist dann das vierte Semifinale. Genau, dann haben wir Victoria. Die ist im letzten Jahr schon mal dabei gewesen. Diesmal nimmt sie teil mit As I Lay Me Down. Letztes Jahr war Save Me, ist bekannt geworden, hat einen vierten Platz gemacht, ist auch international durch YouTube so ein bisschen bekannt geworden. Ja. Dann haben wir noch die Band Les Gordons, Bound to Fall. Noch nie gehört. Es wird so ein bisschen gesagt, sie klingen so ein bisschen wie Mando Diao und The Hives. Ah. Müssen wir mal sehen. Haben den Wettbewerb Svenstoppen Nesta gewonnen. Das ist, glaube ich, so ein Liederwettbewerb, ne, der noch auch in Schweden stattfindet. Mhm. Und immer einer, der Gewinner dieses Wettbewerbes kommt automatisch ins Melodiefestival. Und das sind diejenigen gewesen, die das gewonnen haben. Mhm. Und dann müssen wir mal sehen, was da so kommt. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir jetzt noch nichts darunter vorstellen, aber gut. Dann haben wir Sara Varga und Juha Mulari. Du for inte andre per mi. Oh Gott. Sarah Varga war vor 5 Jahren schon mal beim Melodiefestival dabei mit Spring für Levitt und hat den 9. Platz gemacht. Und der gute Mann Juha Mulari ist Finne und ist 52 Jahre alt. Also, ja. Da sind schon 2 Finnen in dem Melodienfestival. 2 Finnen, ja. Mhm. Dann haben wir noch jemanden, Jon-Henrik Fjällgren, featuring Anni Niña, En Fjälltfúl a Stríde. Hat er da mitgeschrieben, ist gar nicht so unbekannt. Also ich habe, der hat 2005 schon mal beim Melodiefestival teilgenommen. Er ist bei den Samen heißen die, glaube ich, ne? Samen? Mhm. Mhm. Samen, er ist in dieser Samenminderheit oder er kommt selber nicht aus Dings. Er ist irgendwie, kommt irgendwie eigentlich aus Südamerika, ursprünglich ist irgendwie adoptiert worden und ist dort bei Samen aufgewachsen, ne? So wie ich das weiß. Ach, und das hat war doch, glaube ich, ist der nicht auch schon mal beim ESC angetreten? Das ist aber auch schon, glaube ich, relativ lange. Nee, das verwechselst du jetzt. Ach so, okay. Da gibt's doch, ich glaube, 2001, dieser Indianer. Diesen Indianer-Songs, den gibt's dieses Jahr auch nochmal. Mhm. Jon-Henrik hat noch nicht teilgenommen beim ESC, aber der andere schon. Ist durchaus bekannt, also hier Jon-Henrik Fjällgren hat mit ein Joik gesungen, das ist ein Joik, ein samischer Joik mit, das hieß Jek er Fri, war gar nicht so schlecht, hatte so ein bisschen Ethno-Pop-mäßige Sachen integriert und mal gucken, wie das klingt. Es war auch einer meiner Favoriten vor 2 Jahren. Von daher müssen wir mal sehen. Also, dann haben wir noch Axel Schliström, Näringenser. Der gute Mann ist 23, wurde bekannt unter anderem durch das schwedische Pop-Idol, also Schweden sucht den Superstar. Und bekannt ist er unter anderem geworden, weil er durch eine Stromleitung 16.000 Volt durch seinen Körper gekommen ist. Und dadurch hat er eine Verbrennung des dritten Grades an 70% seines ganzen Körpers. Er hat ein ganzes vernarbtes Gesicht. Ja, ich habe den schon gesehen. Da habe ich erst gedacht, was ist mit dem passiert irgendwie? Ja. Okay. Mhm. Aber hat eine ganz tolle Stimme. Mhm. Ich bin gespannt, was er dann so bringen wird. Das Aussehen ist immer das eine, das Gesang ist das andere. Ich glaube, man hat ihn sehr, sehr gut rekonstruiert, sagen wir es mal so. Also ja, der ist, glaube ich, am ganzen Körper, glaube ich, da auch so entstellt. Ne? Genau, also im Gesicht an der Seite sieht man das so ein bisschen und irgendwie der Körper ist wohl auch so verbrannt. Naja, klar, bei so einem Stromschlag dann in der Höhe ist es dann natürlich ganz schön schwierig und aber das ist natürlich auch dann so eine Geschichte, an die man sich dann erinnert. Ach ja, das ist ja der, ne, mit dem Gesicht. Ja, vor allem, weil er auf den Zug geklettert ist. Mm. Also das kam durch Stromleitungen durch den Zug. Also es ist nicht schön. Macht man ja auch eigentlich nicht, ne? Manchmal eigentlich nicht. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Nachmachen. Dann haben wir noch Alice Svensson, Running with Lions. Also kommen wir jetzt so wie es dieses Jahr unsere lieben Weißrussen hatten, kommen dann auch Löwen auf die Bühne? Ja, wahrscheinlich. Wobei ja Tiere auf der Bühne verboten sind. Ne? Da muss man wieder mit Hologramm arbeiten. Sie ist in Vietnam geboren, lebt aber mit ihrer Familie in Schweden. Also sie wurde als 10-monatiges Baby nach Schweden gebracht und wurde 2008 Zweite beim Deutschland sucht den Superstar, also Schweden sucht den Superstar. Und ja, mal gucken. Klingt ganz gut. Weiß aber nicht, wie es klingt. Dann haben wir Loreen. Die große Bombe. Diesmal kein ja, Loreen mit Statements. Diesmal kein Song von Thomas G-Son, sondern von Anton Hart, Ed Segerstad, John Depp, Lina Depp und Loreen selbst mitgeschrieben. Mal gucken, das ist ja schon ihr 4. Anlauf für das Melodiefestival. Einmal hat sie den ESC schon gewonnen. Mhm. Mal gucken, also ich habe mir das Problem ist immer, dass das Neuversuche, vor allem wenn man schon mal gewonnen hat, ich würde wahrscheinlich Charlotte Pirelli und Loreen so gehen, das ist echt schwer, ja, das glaube ich auch, dann zu gewinnen. Ja. Ja, ich glaube, auch wenn es andere Beispiele gibt. Ja, ich glaube, diese großen Namen sind natürlich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen aus zweierlei wahrscheinlich gewählt worden. Sowohl die Charlotte Pirelli als auch Loreen haben dann wahrscheinlich dann doch nicht, wie jetzt Jan Feddersen auch geschrieben hat bei Eurovision.de, so toll sind die Karrieren dann wohl doch auch nicht gelaufen, dass sie sich dann eben immer noch mal an diesem Eurovisionsstrohhalm irgendwie halten. Und zum anderen tut sich das Melodienfestivalen auch was Gutes, indem sie halt auch große Namen wiederbringen. Ja, ja. Also ich halte ja immer Loreen ein bisschen für überbewertet. Auch so ja, das, ich auch. Auch so der, ich sag mal so, der Song 2012, als sie den in Baku gewonnen hat, ich glaube, da hat auch wieder nur so der Song plus die Darbietung gewonnen. Also so ähnlich würde ich mal sagen, auch wie bei Conchita Wurst. Da hat ja nicht der Song gewonnen, sondern dieses gesamte Statement und der Auftritt genau, und so weiter. Genau, dasselbe wie unser bei Moments Selma Lögen. Dasselbe. Ja. Ja. Und das der hat die Performance gewonnen und nicht der Song. Also das muss man mal sagen. Ja. Also ich glaube auch, da hast du recht. Gerade die Gewinner eines ESCs wären es, ich meine, bei der Pirelli ist es auch schon ein bisschen länger her. Bei Loreen ist es jetzt 4 Jahre oder dann eben 5 Jahre her. Und das wird natürlich auch schwierig, weil man dann als Zuschauer vielleicht auch sagt, der dann da anruft, naja, die hat ja schon mal gewonnen. Also wollen wir doch mal lieber den anderen irgendwie eine Chance geben. So ähnlich ist es ja wie mit ESC-Teilnehmern, die im nächsten Jahr dann wiederkommen und wo man dann auch sagt, ja, warum machen sie das jetzt? Das ist ja, aber kommt auf den Song drauf an. Also Loreen hatte sich ja irgendwann, wann war denn das, im Sommer irgendwann sowas geleistet, da hat ja der finnische Fanclub hat sie ja eingeladen auf so ein, ist ja nicht gekommen, ne? Auf so ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Und das war eher sowieso so ein Pleiten-, Pech- und Pannen-Veranstaltung wohl gewesen, weil auch viele wieder abgesagt haben. Naja, und dann hieß es, Loreen kommt und Loreen sollte dann auftreten um 0.30 Uhr oder so und hatte dann vorher, waren halt auch noch andere Künstler, die das so praktisch wie so ein Warm-up gemacht haben. Und dann hat Loreen wirklich nur Euphoria gespielt und dann war sie wieder weg von der Bühne. Und es war wohl ein sehr, auch eine sehr aufgeheizte Stimmung, weil dann die Fans sagten, wieso? Man hat erst gedacht, sie geht von der Bühne weg, ach so, dann kommt sie gleich wieder, machen wir jetzt mal Zugabe, aber sie kam und kam nicht. Und da hat sie sich dann wohl mit ihren besten Fans sozusagen, ich meine, wenn man sich's mit ESC-Fans dann auch noch irgendwie verscherzt, wenn man sowieso selber nicht so viel Erfolg hat auf der normalen internationalen Bühne und sich dann noch mit ESC-Fans dann irgendwie verscherzt, das ist natürlich ein bisschen unklug, aber gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen auch beim Melodienfestivalen wieder antritt, weil es halt nicht mehr so, also man muss ja sagen, als sie gewonnen hat 2012, da ist ja ihr Euphoria auch in den Radios rauf und runter gespielt worden. Gelaufen, ich glaube, das ist, kommerziell ist Euphoria, glaube ich, einer der erfolgreicheren ESC-Beiträgen. Aber so, ich sag mal, ihre nachfolgenden Sachen sind ja nun nicht mehr so gut gewesen. Das stimmt, und insofern, wir schauen mal. Ja, und das Schöne, wie ist das? Ich glaube, es werden dann immer die ersten beiden kommen dann ins Finale. Genau, und der dritte, Drittplatz, genau. Genau, und der Drittplatzierte kommt dann in die andere Chance. Richtig, das ist irgendwie ein Lean Köping irgendwie. Und wie du schon sagst, bei dem Robin Sternberg, der dann eben halt dann in dieses Andrad Chansen da irgendwie halt reingekommen ist, der hat dann nachher auch gewonnen. Das ist also sozusagen, naja, du hast es nicht ins Finale geschafft, aber du kriegst noch mal eine neue Chance, dich noch mal zu bewähren in einer, so eine Zwischenrunde sozusagen. So eine, oder die genau, Duellrunde ist sogar. Richtig. Genau, das ist Song gegen Song und da wird dann gevotet, Televoting. Ja. Und derjenige, der gewinnt, kommt dann weiter und der andere fliegt raus. Ja. Genau. Ja. Und sind immer 4 Plätze, glaube ich, dann sogar frei, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Da müssen ja 2. Ja, 10 sein, ne? 4, 6. 10 sind es immer. 6. Ja, und 2 kommen ja, genau, jeweils, dann 10, richtig. 4, richtig. 4 kommen dann ins, von anderer Chancen ins, ins Finale. Genau. Genau. Genau. Und am 11.3. wissen wir dann abends, wer es dann gewinnt. Dann ist das große Finale, das ist ja dann immer in der Hauptstadt. Nicht ganz. Also es ist in Stockholm, es ist aber in Solna. Das ist da so ein kleiner Vorort. Da hatte ich dieses Jahr sogar mein Hotelzimmer. Bin ich da mal reingegangen, da bin ich an dieser Friends Arena auch immer vorbeigefahren. Da ist so auch Einkaufszentrum und da ist auch gleich diese Arena mit dabei. Die ist auch, glaube ich glaube, so ähnlich groß wie das Globen. Und der Globen, da war ja der ESC 2016 dieses Jahr irgendwie drin. Das ist ja so eine Kuppel, die ja so aussieht wie so ein Atomkraftwerk. Und es ist im Grunde genommen, Melodienfestivalen ist ja eigentlich so sozusagen, eigentlich ist es schon fast wie ein ESC, weil das wird ja so In jeder Halle sind glaube ich, auch so um die 10.000 Menschen. Ja, ja. Also das, da, das ist auch, wenn man dann so durch die Kamerafahrten da irgendwie sieht, das ist wirklich ein Familienfest. Da sind also Eltern mit ihren Kindern. Und also das steht eigentlich ganz Schweden irgendwie auf dem Kopf. Und, ja, hat eine riesige Einschaltquote. Ja. Ja, hast eine riesige Einschaltquote, auch internationale Einschaltquote. Also es gucken extrem viele Leute im Stream mit. Es wird dieses Jahr das erste Mal auch einen englischen Kommentar geben. Mhm. Das hat es in den ganzen Jahren noch nie gegeben. Es wird einen englischen Kommentator von Seiten des schwedischen Fernsehens geben, der in einem Stream dann halt auch kommentiert. Okay. Da bin ich mal gespannt. Deutschen gibt es leider nicht. Die Sendung wird auch in Finnland dann übertragen. Teilweise sogar von dem finnischen Fernsehsender. Mhm. Ja. Und mal sehen, wer dort gewinnt. Das weiß man halt nie so genau, weil sich die Favoriten dann wirklich erst in der Sendung herauskristallisieren. Ne? Also bei so vielen Beiträgen, das kann man, glaube ich, auch gar nicht vorwegsehen. Also nee. Schon gar nicht, wenn wir jetzt gar nicht wissen, wie auch die Songs klingen. Ne? Also das ist halt irgendwie, da kann man jetzt nur anhand der Biografien irgendwie so denken, ja, es kann in die und die Richtung, aber genau. Auch irgendwie, ich sag mal jetzt auch Loreen oder Charlotte Pirelli oder so, können auch mit ihrem Song in die Toilette gegriffen haben und dann kommen sie halt nicht weiter. Ne? Dann ist es halt, also Das ist Carola ja ganz oft passiert. Ja. Die ja auch sehr so in der Schiene von Charlotte Pirelli, die Musik ähnlich macht, hat ein Duett gehabt mit jemandem zusammen, ist total abgeschmiert, hat aber auch mal 2006 das Melodiefestival gewonnen und hat dann 5. Platz beim ESC gemacht. Also das geht auch, leider nicht gewonnen, aber 5. Platz gemacht immerhin. Ich glaube, das war damals in Griechenland, wenn ich mich nicht ganz irre. 2006 war er, ja, in Griechenland. Ja, also das, ich gucke es jedenfalls immer gerne, weil es auch gut gemacht ist. Und es ist auch nicht so jede Show ist auch nicht so mega lang. Also das Finale geht natürlich relativ lange, so ich glaube über 2 Stunden. Aber diese Vorrunden sind dann, glaube ich, auch schon nach einer Stunde oder so sind die vorbei. Und das kann man immer ganz gut irgendwie eigentlich wegsehen. Es gibt ja in anderen Ländern, wo es auch irgendwie, ich glaube, 10 Semifinals gibt und dann geht das irgendwie über 3 Stunden. Aber ist in Estland nicht so schlimm? In Estland ist das doch ganz schlimm. Die haben noch, glaube ich, ganz viele Sendungen, noch mehr als das schwedische Fernsehen es macht. Ja. Das kann man sich gar nicht angucken. Ja, und das ist, also es ist sehr unterhaltsam gemacht und also insofern sie nehmen sich auch nicht so ernst. Ja. Also sie haben so einen kleinen lustigen Hinterton dabei, haben lustige Einspieler. Mhm. Letztes Jahr haben sie es so gemacht, dass sie es Liedtexte als Gedicht vorgelesen haben mit sehr viel Pathos und so und das alles sehr durch den Kakao gezogen haben. Mhm. In der Regel ist auch so, dass sich viele Künstlerinnen und Künstler sich dort so ein bisschen die Kante geben und sich nicht ernst nehmen. Zum Beispiel Charlotte Pirelli hat im letzten Jahr, war es letztes Jahr, dass sie Helene Fischers Song gecovert hat? Ich glaube ja, ne? Ja, da ging das darum, dass die diese Show-Diven, die haben es ja so schwer im Leben. Und die müssen sich dann irgendwie, also die müssen, wie war das, sie müssen von einem Like, aber auf Facebook müssen sie eine Woche lang leben und so. Und, und dann war das so, dann wurden so ehemalige Showgrößen, wurden dann so auf dem Sofa interviewt, die dann, wo das Gesicht so gepixelt war und so. Und also das war schon ganz witzig gemacht. Also irgendwo habe ich dann die Übersetzung dafür dann auch gesehen und also, dass man es dann auch verstehen konnte. Und also das machen die schon sehr gut. Also ich glaube, bei manchen Melodienfestivalen ist, glaube ich, dann auch Linda Woodruff dann manchmal auch dabei. Und diese ist Engländerin, diese, oder? Diese ist, EBU, nee, das ist eine Schwedin. Aber eine Schwedin? Die ist irgendwie, ich glaube, in Großbritannien irgendwie aufgewachsen oder so. Ach so. Und die spielt so eine Kunstfigur, Spokesperson of the EBU. Also die hat dann so Einspieler gemacht. Ja, hallo, und wir befinden uns hier in Malmö und so, als damals der ESC 2013 war. Und dann stand sie aber in Wirklichkeit in Kopenhagen auf dem Rathausmarkt irgendwie. Und dann, nächste Einstellung war dann scheiße, Navigerät und hat mich wieder in die falsche Richtung geführt und so. Und also das ist schon irgendwie Das ist schon ganz lustig. Also das finde ich auch immer ganz gut, wenn das so nicht so ganz, nicht so notariell nur so ist. So, also ja, und das jetzt können abgestimmt werden, sondern dass man sich dann auch wiederum dann auch ein bisschen so selber auf die Schippe nimmt irgendwie. Also das mögen die auch, das ja. mögen die. Das ist, glaube ich, auch so eine der Highlights der Sendung. Also sie hat ja, Charlotte hat ja auch, Pirelli hat ja auch den Atemlos gecovert, wo sie sich auch selber so ein bisschen verarscht hat und den Text so ein bisschen umgeändert hat. Und es war wohl in Schweden den Charts wohl ziemlich hoch, wo ich da so ein bisschen schmunzeln musste, weil das halt ein deutscher Song ist, der dort gecovert worden ist. Es war sehr lustig. Ja, also wir sind mal gespannt. Also wann geht das los? Am 4.2. ist das erste Mal, das erste Semifinale dann im nächsten Jahr. Und am 11.3. weiß man dann, wer es dann gewonnen hat und wer dann nach Kiew dann irgendwie. Ja, wir haben noch ein paar andere Länder. Belgien. Belgien zum Beispiel. Belgien, genau. Mhm. Elie Delawar. Genau. Elie Delawar. Blanche, ne? Blanche heißt sie als Künstlername. Sie hat, glaube ich, bei The Voice of Belgique mitgemacht. Und wurde jetzt vom Flämischen, von dem wallonischen Fernsehsender. Ja, genau, die wechseln sich ja immer ab. Das ist dieser wallonische Sender RTBF, die auch schon, die machen eigentlich immer interne Auswahlen, die also diesen Roberto Bellarosa von 2011 geschickt haben zum ESC und auch Loïc Noté von 2015. Und ja, da wird also kein großer Vorentscheid gemacht, sondern die haben das dann gleich intern ausgewählt. Gemacht. Den Song soll es eigentlich auch schon geben, aber er ist eben halt noch nicht veröffentlicht worden. Da hat wohl diese Blanche, die jetzt wohl auch also ein Album jetzt demnächst rausbringt, da soll auch dieser Song wohl mit drauf sein. Die hat mit Pierre Dumoulin hat sie dann diesen Song jetzt geschrieben und ja, irgendwann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird er wohl dann auch veröffentlicht werden und wir können dann uns da ein Urteil drüber erlauben, ob der Song gut oder schlecht ist. Ja, da bin ich echt gespannt, was da so rauskommt. Ich hoffe, ich habe so ein paar Songs bei ihr auf YouTube gehört. Sie hat eine schöne Stimme. Da werden wir mal sehen, was die Songschreiber dort für einen Song rausgekriegt haben und ja, wird bestimmt ganz gut. Dann gibt es Mazedonien, gibt es eine Teilnehmerin, die ausgewählt wurde, Jana Bureska. Die wird nach Kiew fahren und kommt auch aus einer Castingshow, habe ich mir hier aufgeschrieben. So, vom mazedonischen Pop-Idol. Da hat sie es unter die ersten fünf geschafft und ist ausgewählt worden. Da saß die ESC-Teilnehmerin Kalopi von 2012 und 2016 auch mit in der Jury. Jetzt sie da wohl irgendwie mit ausgewählt. Und habe noch aufgeschrieben, sie hat 2012, 2013 und 2015 auch am mazedonischen Musikfestival Skopjefest hat sie teilgenommen. Ja, aber auch da wissen wir noch nicht, wie der Song heißt. Ähnlich wie bei den bei den Niederländern Orgin und auch bei dem Zyprioten Hovig. Da können wir mal gespannt sein, wer da den ersten Stein wirft, wo man dann weiß, wer es dann wird. Genau. Ja. Oh. Wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Ja, wir haben jetzt über eine Stunde, so ein bisschen über eine Stunde und ich glaube, wir sind jetzt so langsam am Ende. Ja. Ja? Ja. Ich hoffe, euch hat die Tonqualität jetzt diesmal gefallen, weil uns macht es gerade tierisch Spaß, mit dieser neuen Technik zu aufzunehmen, weil es einfach super klingt. Und vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt und unseren nächsten Podcast gibt es dann am wann? 16. Januar. Ja, genau. Das ist dann wieder, wir machen eine kleine Weihnachtspause sozusagen. Genau. Und dann sind wir am 16. Januar wieder dabei. Und da sind ja einige Wochen bis dahin. Und dann werden wir sicherlich auch wieder sehr viel mehr auch noch zu bereden haben. Dann wünschen wir euch alle schöne Weihnachten. Genau, guten Rutsch. Guten Rutsch. Ins neue Jahr und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, tschüss.